Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben auch schon vor ihnen das Volk Nus, die Ad und die Tamut, ihre Gesandten, der Lüge bezichtigt.